1. Lob den Herrn, denn ist gütig, und singt an seinem Gott Lieder, weil liebenswürdig ist und Lobgesang im Gebet. 2. Der Herr baut Jerusalem wieder auf und sammelt diese struten Menschen Israels. 3. Erhaut die Genigen, die gebrochenen Herzen sind, und verbindet ihr Wunden. 4. Bestimmt die Ansel der Stern und raft Siel bei ihrem Namen. 5. Unser Herr ist groß und besitzt immens Markt, sein Einsicht ist unermesslich. 6. Der Herr stutz die Niedergedruckten, warend die Frevler bis zum Boden erniedrigt. 7. Sink dem Herrn mit Danksagung und spielt an seinem Gott Loblieder auf der Zither. 8. Bedeckt den Himmel mit Wolken, bereitet der Oder Regen und las Grar auf den Bergen wachsen. 9. Versorgt das VMIT Nerung und Orch die Jungen Raben, die Zu im Schreien. 10. Findet kein Gefallen und der Stork eins Ferdies Nocken der Kraft eins Menschen. 11. Der Herr hat Jedoch Gefallen und Denin, die in Furchten und auf sein Nade Vertrauen. 12. Praise den Herrn, Jerusalem, und Ruhm deinen Gott, O Zion. 13. Denn hat die Regel Dana Tor befestigt und Dane Kinder in dir gesegnet. 14. Gewort deinen Grenzen Frieden und versorgt dich mit dem Bessen Weisen. 15. Sendet sein Gebot auf die Erde und sein Wort verbreitet sich sehr schnell. 16. Last Schnee wie Wool fallen und Streut Reef wie Osher Aus 17. Werft sein Eisy Brocken Herob, wer kann sein Kalti stand halten? 18. Wenn sein Wort entsendet, schmilt das Eis, und wenn seinen Wind wehen last, fließen die Wasser. 19. Offenbart Jacob sein Wort und Israel sein Satzungen und Rechte. 20. Keenem anderen Volk hat dies in Gleicher Weise getten, und sein Rechte hat ihnen nicht gelehrt. Lob den Herrn!